Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now verse 18. Jetzt Vers 18. And if the righteous are barely saved, what will become of the wicked and godless? Und wenn die Gerechten nur knapp gerettet werden, was wird dann aus den Bösen und Gottlosen? I mean, the righteous are barely saved. What does that mean? I thought they're all safe. Ich meine, die Gerechten werden kaum gerettet. Was soll das heißen? Ich dachte, sie sind alle gerettet. You have to understand the whole context in which the Apostle Peter is talking here. Du musst den gesamten Kontext verstehen, in dem der Apostel Petrus hier spricht. Peter is saying that the only salvation is by grace. Otherwise there is no salvation, so you're barely saved. Petrus sagt, dass die einzige Rettung aus Gnade kommt. Sonst gibt es keine Rettung, also bist du knapp gerettet. So look at the context. Schau dir den Kontext an. What will become of the wicked and godless? That means if you come before God outside of Jesus Christ, you're in trouble. Was wird aus den Bösen und Gottlosen? Das heißt, wenn du außerhalb von Jesus Christus vor Gott kommst, bist du in Schwierigkeiten. So I don't believe Peter is saying that, you know, Christians barely make it into heaven. Ich glaube nicht, dass Petrus damit sagen will, dass Christen es kaum in den Himmel schaffen. But what Peter is saying is always remember. Petrus sagt damit, erinnere dich immer daran. You people, you're barely saved. That means you believed in Jesus. That's the only way you could even get saved. Dass du knapp gerettet bist. Das heißt, du hast an Jesus geglaubt. Nur so konntest du überhaupt gerettet werden. So don't complain of your suffering. You're saved. Also beklage dich nicht über das Leiden. Du bist gerettet. Remember, you're saved. Vergiss nicht, du bist gerettet. And not because you did anything for you. Und nicht, weil du etwas für dich getan hast. Because somebody else paid for you. Sondern weil jemand anderes für dich bezahlt hat. But we have to really tell the people. Wir müssen den Menschen wirklich sagen, that wicked and godless only have one chance, and that only chance is called Jesus Christ. Dass die Bösen und Gottlosen nur eine Chance haben, und diese einzige Chance heißt Jesus Christus. Today I was meditating about a statement from Romans chapter 1. Heute habe ich über eine Aussage aus Römer Kapitel 1 meditiert. Where the Apostle Paul says, "Thanks be to God through our Lord Jesus Christ." Wo der Apostel Paulus sagt, Gott sei Dank durch unseren Herrn Jesus Christus. And I kept thinking and thinking. Und ich habe immer wieder darüber nachgedacht. You can't even give thanks to God outside of Jesus Christ. Dass man Gott nicht einmal außerhalb von Jesus Christus danken kann. Think about this. Denk darüber nach. Only through Jesus Christ is salvation. Nur durch Jesus Christus gibt es Errettung. Only through Jesus Christ can you stand before God. Nur durch Jesus Christus kannst du vor Gott bestehen. If it wouldn't be before Jesus, no person could come anywhere near God. Wenn Jesus nicht wäre, könnte kein Mensch auch nur in die Nähe Gottes kommen. So verse 19 he tells us. In Vers 19 sagt er uns. So then those who suffer for following God's will shouldn't fold their lives into the Creator. Deshalb sollten diejenigen, die leiden, weil sie dem Willen Gottes folgen, ihr Leben dem Schöpfer anvertrauen. So he's bringing it back again to the suffering. Er kommt also wieder auf das Leiden zurück. And he's always keeping a focus. Look, when you suffer, don't look at yourself. Don't think you poor you. Und behält den Fokus immer bei. Wenn du leidest, zieh nicht auf dich selbst. Denke nicht, ich armer. Remember, you would have never been anywhere near to be saved. Denk daran, dass du niemals in der Lage gewesen wärst, gerettet zu werden. Now just trust your life into the hand of the Creator who saved you. Leg dein Leben einfach in die Hände des Schöpfers, der dich gerettet hat. And then he gives us a guarantee who will never fail us and continue to always do what is right. Und dann gibt er uns die Garantie, der sie niemals im Stich lassen wird und weiterhin immer das Richtige tun. It's very interesting. Es ist sehr interessant. Peter, he does this throughout his epistle. Das macht Petrus in dem gesamten Brief. He shows us what Jesus did for us and he shows us how we need to respond. Er zeigt uns, was Jesus für uns getan hat und wie wir darauf reagieren sollen. And here he does the same things. Hier macht er das Gleiche. You see, Peter is the one who says everything has been given to you, but now you have to add something to it. Petrus ist derjenige, der sagt, dass dir alles gegeben wurde, aber jetzt musst du noch etwas hinzufügen. That's what he said in 2 Peter 1. Das ist es, was er in 2. Petrus 1 sagt. Everything he gave to you, but you have to add virtue and love and kindness. Alles hat er dir gegeben, aber du musst noch Tugend und Liebe und Freundlichkeit hinzufügen. And it's the language of Peter that everything that Jesus did, we have to have a response. Es ist die Botschaft von Petrus, dass wir auf alles, was Jesus getan hat, eine Antwort geben müssen. So here he says, hier sagt er, when you suffer, trust your creator. Wenn du leidest, vertraue deinem Schöpfer. Don't worry, doesn't matter how bad it is, he's not going to fail you. Mach dir keine Sorgen, es spielt keine Rolle, wie schlimm es ist, er wird dich nicht im Stich lassen. But then he says, aber dann sagt er, keep reminding yourself that you have to continue to do what is right always. Erinnere dich immer wieder daran, dass du das Richtige tun musst. Immer. When you do research, Nachforschungen haben ergeben, one of the main reasons why Christians walk away from the Christian faith today, dass einer der Hauptgründe, warum sich Christen heute vom christlichen Glauben abwenden, is because other Christians don't live the way they're supposed to live. Darin besteht, dass andere Christen nicht so leben, wie sie leben sollten. Now, I understand that this should never be an excuse. I understand that. Ich verstehe, dass dies keine Ausrede sein darf. Because everybody is responsible for his own actions. Denn jeder ist für sein eigenes Handeln verantwortlich. But there is another side to this. Doch es gibt noch eine andere Seite. That so many Christians today don't live doing what is right. So viele Christen leben heute nicht so, wie es richtig ist. They live carelessly. Sie leben nachlässig. They make God look like nothing matters. Sie lassen Gott so aussehen, als ob nichts von Bedeutung wäre. And then Christians walk away from their faith because they've allowed their heart to get offended. Und dann wenden sich Christen von ihrem Glauben ab, weil sie es zulassen, dass ihr Herz beleidigt wird, Anstoß nimmt. Look, I'm never responsible if somebody is offended. Schau, ich bin nie dafür verantwortlich, wenn jemand beleidigt ist. But I'm responsible if I do something that offends others. Aber ich bin dafür verantwortlich, wenn ich etwas tue, wodurch andere beleidigt werden. See, a lot of people were offended at Jesus. Viele Menschen waren beleidigt über Jesus. But Jesus didn't go around doing things to offend people. Aber Jesus ging nicht herum und tat Dinge, um andere zu beleidigen. So I would like you to pause today with this question. Deshalb möchte ich, dass du heute innehältst und dir folgende Fragen stellst. Am I really trusting God when I'm going through difficult times? Vertraue ich wirklich auf Gott, wenn ich durch schwierige Zeiten gehe? I mean, trusting to the point where I know he will never fail me. Und zwar so sehr, dass ich weiß, dass er mich nie im Stich lassen wird. And the second question we should ask, und die zweite Frage, die du dir stellen solltest, lautet, am I continually doing what is right? Tue ich ständig, was richtig ist? I owe it to Jesus. Das bin ich Jesus schuldig. And I owe it to other people around me. Und ich schulde es den Menschen um mich herum. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.